Kundgabe 2856. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.08.1943. Das Wirken des Widersachers und dessen Binden. In vielfacher Form arbeitet der Widersacher gegen Gott. Und in mancherlei Weise sucht er, die Liebelehre Christi zu untergraben. Hass und Zwietracht sät er, wo nur der Boden dafür tauglich ist. Und jede Gelegenheit nützet er, die Menschen gegeneinander aufzureizen und sie in Lieblosigkeiten zu bestärken. Denn er sucht Gott zu verdrängen. Er sucht alles Gute zu zersplittern und langsam zum Bösen zu wandeln. Er sucht jegliches Empfinden für die Wahrheit auszumerzen und unter die Menschheit Ansichten auszustreuen, die völlig gegen die Liebelehre Jesu Christi gerichtet sind. Und also suchet er, Jesus Christus selbst zu verdrängen. Denn mit der Wahrheit wird auch der Menschheit das Wissen um den größten Wahrheitsträger auf Erden genommen. Und das bezwecke der Gegner Gottes. Denn dann gehen den Menschen auch die Gnaden des Erlösungswerkes verlustig. So wie der Mensch um dieses nicht mehr weiß und daher die Gnade dessen nicht bewusst begehrt. Jesus Christus muss aber anerkannt werden als Gottsohn und Erlöser der Welt. Dann erst kann er den Menschen die Gnaden seines Erlösungswerkes zuwenden. Und dann erst ist es ihm möglich, frei zu werden aus der Gewalt des Gegners von Gott. Doch der Wille der Menschen gibt dem Widersacher selbst diese übermäßige Gewalt. Denn so sich die Menschen zur Wehr setzen würden, so sie ihren Willen Gott zu eigen geben möchten, wäre die Macht des Gegners gebrochen. Und auch das Wissen um das Erlösungswerk und der Glaube an dieses könnte den Menschen nicht genommen werden, die zu Gott streben. Dennoch lässt Gott gleicherweise seine Kraft zur Erde strömen, auf dass die Menschen fähig sind, das Wirken des Widersachers zu erkennen und ihm zu widerstehen. Und also ist ein Kampf zwischen der guten und der bösen geistigen Welt. Es ist ein ständiges Ringen darum, Einfluss zu gewinnen auf das Denken der Menschen und sie auf den rechten Weg zu führen. Denn erst wenn das Denken des Menschen recht ist, erkennt er die Wahrheit und er begehrt sie. Doch die guten Kräfte haben wenig Erfolg. Die Menschen sind bar jeder Liebe. Also hat der Gegner Gottes ein leichtes Spiel, sie für sich zu gewinnen, und sie geben seinem Einfluss ohne Widerstand nach. Und also entäußern sie sich selbst jeglichen Glaubens und jeglicher Gnade, weil ihr Wille bereit ist, das größte Liebeswerk zu leugnen, da sie selbst unfähig sind, die Liebe zu üben, und sie also auch das Liebeswerk Christi nicht fassen. Und so werden unzählige Menschen dem Treiben des Widersachers zum Opfer fallen. Gott aber in seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit wird sein Treiben nur bis zu einem gewissen Grade dulden. Denn so wie sich dessen Vorgehen gegen Gott selbst richtet, so wie auf seinen Einfluss hin offen vorgegangen wird gegen jeden Menschen, der Jesus Christus noch erkennt, ist dies ein offener Kampf gegen Gott, den er nicht unvergolten lässt. Denn nun wird es ein ungleicher Kampf, in dem dem Menschen nicht mehr der Entscheid freigelassen wird für Gott oder für dessen Gegner, sondern ihm keine Wahl mehr bleiben soll, als sich rückhaltlos für den Gegner Gottes zu bekennen. Es werden die Menschen gezwungen zur Hingabe des Glaubens, zwar nur jene, die noch an ihm festhalten wollen, denn die anderen geben ihren Glauben zuvor schon freiwillig hin. Doch Gott lässet nimmermehr seinen Gegner die Macht gewinnen, ihn zu verdrängen. Und sein letzter Eingriff nimmt ihm jegliche Macht und jegliche Kraft. Bevor er aber ihn bindet, steht er den gläubigen Menschen außergewöhnlich bei, weil um der Ungläubigen willen der heftige Kampf um den Glauben entbrennen muss. Weil diese die Kraft des Glaubens erkennen sollen und weil das außergewöhnliche Wirken der Gläubigen sie noch zurückführen kann zum Glauben, so sie nicht völlig in der Gewalt des Gegners sind. Doch zuletzt wird es unerträglich werden für die Gläubigen, die der Satan zu zwingen versucht, ihm hörig zu sein. Und dann ist die Stunde gekommen, dass seine Macht zerbricht, dass Gott seinem Treiben ein Ende setzet, dass er ihn demütigt und ihm alle Gewalt aus den Händen reißt. Und kraftlos werden alle sein, die ihm huldigten. Kraftlos werden sie der Hand Gottes preisgegeben sein, die richtend nun die Geister scheidet voneinander, die alles restlos vertilgt, was nicht unter seiner Fahne gestritten hat, und die wenigen ihm Ergebenen lohnet, wie er es verheißen hat. Und wütet der Gegner zuvor noch so sehr, es kommt die Stunde, da seinem Treiben ein Ende gesetzt ist, und diese Stunde ist nicht mehr fern. Und daran werdet ihr das Ende erkennen, dass der Satan ohne Erbarmen wütet, dass er die Menschen gegeneinander hetzt, dass er ihnen Gedanken eingibt, die von unerhörter Grausamkeit und Lieblosigkeit zeugen, und dass er sie bestimmen wird, sich gegenseitig zu zerfleischen. Dann ist auch die Welt reif zum Untergang, das heißt, die Erde und alles auf ihr Bestehende wird durch den Willen Gottes umgestaltet und vernichtet, nachdem Gott die ihm treu ergebenen Menschen zu sich geholt hat, auf dass sie der Gewalt des Satans entrückt werden. Amen.